walking on the town of hate. Now I'm feeling scandalous, dismantled. Got a couple of dancers thinking that they can handle us. If she riding on the table, I'm gonna tell her. Ich bring das Dope, ich bring das Dope an die gottverdammte Junkies. Sie wollen mein Sound und sie wollen, dass ich ihn anspiel. Ich bring das Dope an die gottverdammte Junkies. Sie wollen mein Sound. Du stehst auf soften Scheiß, aber dann kommst du hier nicht weit. Diese Welt ist ungerecht, weil diese Welt hier unverbleibt. Doch ich teil mit dir das Zeug, blau und weiß ist nicht mein Freund. Den ganzen lieben langen Tag fühle ich mich ständig verfolgt. Dann kommt das SEK, werde wieder angeklagt. Paranoid durch den Staat, was ich dadurch langsam bin. Steck mich in die Psychiatrie, doch das hilft mir leider nicht. Fesselt mich über Wochen und setzt mich unter Drogen. Aus Angst vor den Dämonen, die in meinem Körper wohnen. Ich sprech aus der Klinik, wenn die Umstände sich lohnen. Früher jagte mich die Kirche, heute der Verfassungsschutz. Ein umgedrehtes Kruzifix, mein Kopfwerk geht kaputt. Bei den meisten heiße Luft, keine Worte unter Druck. Ich bin wie ein Pressluftflammer, schlag die Häuser von zu Bruch. Durchbreche meinen Käfig, der mich einzusperren versucht. Und meine okkulte Form, die eine Todesmagie da spricht. Verzaubert so Menschen wie dich, die nicht wissen, was Phase ist. Mein Leben ist einfach gefickt. Doch ich ändere mein Wesen nicht. Der Hass, den ich vermittelt, sowas kann man schwer beschreiben. Hass entsteht durch Hölle und durch Hölle Qualen leiden. Ganz nach dem Prinzip, ein Auge um ein Auge, ein Zahn für ein Zahn. So gehst du letztendlich dafür, dass wir gemeinsam zur Hölle fahren. Ihr seid meiner, nicht wirklich, also werdet untertan. Kommt du mit 100 Mann, doch keiner deiner Leute, der mich dann verletzen kann. Ich bin tausendmal gestorben, bevor ich tausendmal auferstand. Hunderttausendfach ist meine Haut mir weggebrannt. Ich verliere den Verstand, immer wieder ein Stück mehr. Doch irgendwann stehen wir zusammen vor den Flammenmeer. Der zweite Sintflut.